Kommissar Käfer, Schulungsraum. Hauptkommissar Merlmort, der Senat. Hermor, du Schulungsreferent. Sag mal, bist du vom Lemmes gepickt? Moment, Chef, bevor du weiterschwätzt. Du bist nicht auf der Heme deinem Sprachgebrauch. Also da hat man nämlich vom Lemmes gepickt, da hat man entweder einen Riss in die Lippe oder ist nicht fix in der Kuchel, verstehst du nicht? Aber du bist wohl auf der Hee, nach dem, was ich vorhin gehört habe von dir. Das kläre mir aber später. Komm du mir erst mal ruf. Jawohl, Chef, sofort, wenn der Unterricht rum ist. Dein Unterricht ist rum, du kommst jetzt gleich, verstehst du? Wir nehmen sie Leisch. Leisch, klasse. Und das gibt mein Nachfolger in 3 Monaten. Ach, du großer Schreck. So, wo habe ich denn jetzt die Akte? Herein. So, da bin ich, Chef. Wo ist denn der Mord passiert? Käfer, Käfer, ich weiß nicht, ob ich meine Beurteilung über dich nicht revidieren muss. Und ob du dann noch meine Poste kriegst, das ist sehr fraglich. Jetzt bist du schon 18 Jahre bei der Kripo und weiß immer noch nicht, dass nicht jeder Toter, für den ich mir gerufen bin, immer Mord zum Opfer gefallen ist. Aber zuerst mal zu deiner Sache von vorhin. Wie ich am Schulungsraum vorbeigegangen bin, da habe ich mein Kommissar folgende Erkenntnis von sich gern gehört. Am besten geh noch hin und bleibe weg und sonst steh er noch da und renne fort. Sag mal, kannst du mir eigentlich verklickern, was das heißen soll? Das richte ich doch nicht auf, das ist doch ganz einfach. Wenn ich deine Polizeischüler was erzähle über die Vorschrift, über die Eigensicherung des Polizeibeamten in lebensbedrohenden Situationen, dann schlafen die mir doch dort dabei in. Und später, wenn sie mal wo sind, wo es brenzlig wird, da stehen sie dumm rum. Und rennen fort. Jo, ja. Aber dann ist es meistens schon zu spät. Die soll ja lernen, dass sie ihr Rieb gar nicht überall hinhalle müsse, wo es zu brenzlig ist. Das verlangt ja keiner von ihnen. Und damit sie das auch jo behalle, übersetze ich nicht das auf Saarländisch. Da haben sie was zu lachen und vergesse es nicht mehr. Verstehst du? Ich nicht, aber ich bin ja nicht mehr auf der Hee. Hoffentlich sahen der Schieler das nicht in der Prüfung. So, und jetzt machst du dich gleich auf die Socke. Ja, kannst du mal noch sagen, wohin? Ins Alterheim, Normolst. Die Frau, warte mal, da ist sie dann. Ach so, da. Die Frau Abt, das ist die Leiterin von dem Heim, die hat angerufen, eine Bewohnerin ist tot in ihrem Zimmer gefunden worden. Gehlwein hat sie geheißen, Frau von 76 Jahren. Die Frau Abt hat mir bald den Kopf abgeschwätzt, aber ich habe nur so viel aus ihr herausgehört, dass die Frau Gehlwein mit ingeschlagenem Schädel gefunden worden ist. Ja, aber das muss ja nicht gleich Mord sein. Man weiß ja noch gar nichts. Der Doktor hat ich schon angerufen, du fahrst jetzt gleich Schnuff, guckst dir die Sache an, versiegelst das Zimmer und dann schwätzen wir wieder drüber. Die Frau Abt, die warte aber auf dich und ich habe gesagt, sie soll Kinder ins Zimmer lassen. Übrigens, die Frau Abt ist nicht von hier. Die kommt aus Hamburg oder so. Benimm dich ein bisschen anständig. Du machst ja gerade, als wenn ich draußen immer die Wutz rauslasse. Aber was gehst du nicht selber hin, wenn du dich so vornehm aufhören kannst? Jetzt aber raus. Na ja. Links, ja, danke. Hallo, hierher. Hierher bitte. Frau Abt? Ja, ich bin Frau Abt. Ich leite dieses Haus. Mhm. Ich habe schon sehnsüchtig auf Sie gewartet. Sie sind doch von der Kriminalpolizei? Käfer ist mein Name, Kripo Saarbrücken. Ja, Herr Käfer, ich darf Sie dann wohl verlassen. Ich habe nur das Zimmer hier bewacht, das Frau Gehlwein bis zu ihrem Tod bewohnt hat. Ja, sie fühle sich bestimmt nicht wohl neben mit Tote, dass sie mich so schnell verlassen wolle, aber da wird nichts draus, ich brauche sie noch. Ja gut, wenn Sie meinen, ich dachte nur... Was dachten Sie denn? Ach Gott, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn die Geschichte schnell und möglichst unauffällig erledigt werden könnte. Wissen Sie, ich bin jetzt in derselben Lage wie ein Hoteldirektor, in dessen Haus ein Mord geschehen ist. Ich mache mir entsetzliche Gedanken um den guten Ruf unseres Heimes. Na ja, das wäre vielleicht jetzt nicht gerade mein Problem. Ach, wieso sahen Sie Mord? Ja, war es denn kein Mord? Sagten Sie nicht, ich... Ich habe gar nichts gesagt. So, jetzt tun Sie mir bitte den Gefallen, lassen Sie uns endlich in das Zimmer gehen. Hier im Flur kommen wir so rein gar nichts. Muss ich wirklich noch mal da rein? Ja, Sie müssen wirklich noch mal da rein. Ja, Frau Abte hat dann die Leiche gefunden. Ja, das war eigentlich ich. Ach, sie war das selbst. Und da lag die Frau Gehlbern schon so da. Natürlich lag sie so da. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass ich absolut nichts verändert habe. Das haben Sie zwar noch nicht gesagt, aber ich wollte Ihnen auch bestimmt nichts unterstellen. Ich habe mir nur gerade überlegt, dass jemand, der im Sitze am Tisch erschlagen wird, die tödliche Wunde meistens nicht auf der Stirn hat, wie die Frau Gehlbern, sondern eher am Hinterkopf. Verstehen Sie? Nicht ganz. Ich habe mich aber auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich kann nur sagen, als ich hier reinkam, saß Frau Gehlbern hier. Der Oberkörper war auf den Tisch gesunken. Ja, und dann sah ich diese grässliche Wunde. Da bin ich gleich wieder rausgerannt. Okay, gut, Frau Abt. Dann will ich Sie nicht länger quälen. Sagen Sie mir nur noch, hat die Frau Gehlbern Verwandte? Sie war wohl das, was man ein älteres Fräulein nennt. Nach unseren Unterlagen besaß sie keinerlei Verwandte. Unbekannte? Freunde? Hier im Haus oder außerhalb? Nein, leider auch das nicht. Niemand. Das heißt, wenn man das eine Freundschaft nennen kann. Was? Die einzige Person, die Frau Gehlbern gelegentlich aufsuchte, war eine Angestellte von der Bank. Sie hat kleine Geldgeschäfte für die alte Dame erledigt oder auch Besorgungen. Frau Gehlbern war oft bettlägerig. Geldgeschäfte? War die Frau reich? Ach, du lieber Gott, nein. Ich sagte ja kleine Geldgeschäfte. Abhebungen und Einzahlungen von dem Teil ihrer Rente, den sie als Taschengeld behalten durfte. Der größte Teil ging direkt an uns. Und das hat noch nicht ausgereicht, unsere Kosten zu decken. Ja, und wer hatte recht bezahlt? Wie immer in diesen Fällen das Sozialamt. Die Frau Gehlbern war also arm wie eine Kirchenmaus und hat nur so zum Spaß ein bisschen mit ihrem Taschengeld gespielt? Ja, ich glaube, das war die einzige Möglichkeit für sie, ein wenig Kontakt nach außen zu halten. Wissen Sie, sie war ja sehr nett und umgänglich, aber hier bekam sie einfach keine Kontakte. Zumindest nicht in dem halben Jahr, in dem sie bei uns war. Tja, wer weiß, an wem das gelegen hat. Bitte? Ach, nur so. Jedenfalls schade, dass die Frau Gehlbern nicht reich war. Hätte man immerhin schon ein Motiv gehabt. Sind Sie ganz sicher? Wir prüfen das schließlich nach, bevor das Sozialamt zahlt. Sollte man meine. Da haben wir also einen Mord ohne Mordwaffe, ohne Motiv und ohne Täter. Naja, so fängt's immer an. Gehört die Einrichtung hier zum Haus? Nein, das war alles Eigentum der Frau Gehlbern. Ach, das Bild doch, ach, das Mordstück an der Wand? Sie meinen die betenden Hände. Ja, so schenkt ja nichts so. Was die Leute sich nicht alles an die Wand hängen. Die betenden Hände aus Eise. Naja, Frau Abt, da gucke ich mich hier jetzt noch ein bisschen um und Sie sind dann erlöst. Ach, tun Sie mir noch eine Gefalle und rufe Sie auf der Bank an. Die Frau dort möchte die Unterlage von der Frau Gehlbern rauslehen. Ich käme nachher mal vorbei. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Frau Gehlbern war heute Morgen schon ganz früh auf der Bank. Ach so, und das haben Sie einfach vergessen, nachdem ich hier schon stundenlang rumrede. Kann ich jetzt endlich gehen? Ja, bitte. Und falls Ihnen noch was infällt, da rufen Sie mich an, gelle. Ja, Vorsitzender. Käfer im Auto. Ich wollte nur sagen, ich war im Alterheim und fahre jetzt auf die Bank, wo die Frau Gehlbern ihre Millionen gehabt hat. Was? Millionen? Ach, lass dich nicht verarschen. Sie war arm, alt, verarsche, wo ihr unterhalb vom Sozialamt bezahlt gekriegt hat. Ja, was ist das alles? Wo ist dort die vier Jahre? Na ja, viel mehr weiß ich halt nicht. Na, ich glaube aber doch, dass der es weiß. Das ging ja nicht so Quatsch verzappen. Aber mach, was du willst, ist ja dein Fall. Jo, es ist schon etwas Komisches bei der Sache. Ich habe mich im Alterheim noch ein bisschen umgehört. Ich bin mir aber noch nicht im Klaren. Deswegen will ich dich ja nicht damit belämmern. Alle dann, hau ab. Und hier noch eine Meldung. Wie wir aus Ransbach erfahren haben, hält der Zustrom von Besuchern nach wie vor an. Auch heute drängen sich wieder Hunderte vor der sogenannten Wunderquelle und warten geduldig mit Kanistern und Flaschen, weil sie sich von dem Wasser dieser Quelle Heilung aller vorhandenen Krankheiten erwarten. Ja, für so Scheiß mache die Mordsmeldung. Aber wenn eine alte Frau an der Brücke erschlabe, der wird nichts davon verzählt. Bitte, ich suche es. Ja. Jemand aus dem Altenheim, also wo helft und wo Gefälligkeiten tut. Wissen Sie, du hast gefunden? Ja, natürlich. Das bin ich selbst. Dingler ist mein Name. Angenehm. Käfer, Kriminalpolizei. Ach, ich habe mir schon gedacht. Die Frau Abt, die hat ja schon angerufen. Ach, die arme Frau Gehlwein. Und heute Morgen, also vor nur 3 Stunden, da war sie noch ganz munter. Frau Dingler, könnte mir vielleicht in einen anderen Raum gehen, wo wir unter uns sind? Ah, ja, klar. Uschi! Kannst du mal einen Moment an meinen Schalter kommen? Ich komme gleich wieder. Schön an der Flo. So richtig schön altmodisch. Hat er eigentlich kein Computer? Nee, Gott sei Dank noch nicht. Aber mir sollte schon längst an die Zentral angeschlossen werden. Es hat nur noch nicht geklappt. Jo, manchmal ist man richtig froh, wenn man die Dinger nicht überall sieht. Ja. So, Alter, gehen wir mal. Kannst du die Unterlagen? Ach, die von der Frau Gehlwein? Ja. Jo, wartet mal. Die Leinen hier und das Dorf und vorhin. Ah, da sind sie. So, da gehen wir mal. Ach, das ist ja so schrecklich. Also, wenn ich das nur gewusst hätte, da hätte ich doch der Frau Gehlwein nicht das ganze Geld gegeben. Na, jetzt mal langsam, der Reino. Sie sahen das so, als ob die Frau Gehlwein halt mal ein paar Millionen abgehoben hätte. Die Frau Abt hat aber gesagt, ja, dass... Ja, die haben das dort gemeint, die wäre arm, weil sie das nicht vorschriftsmäßig überprüft haben. Und wir als Bank, wir sind ja schließlich nicht zur Auskunft verpflichtet, solange wir nicht gefroht gehen, ne? So... Da war die Frau Gehlwein also ein kleiner Wirtschaftsverbrecher. Naja, so wild wird es wohl nicht gewesen sind. Ja, das meine Sie. 220.000 hat die auf dem Konto gehabt. 220.000. Was? Und das haben Sie der Altfrau alles mitgegeben? Bar? Ja, wo gibt's denn sowas? Jo, ich weiß, es war nicht richtig. Ich wollte es ja auch noch ausretten, aber es war so viel Betrieb, wissen Sie, und der Chef war nicht da. Und dann... Hey, wo hat denn die das viele Geld hergehabt? Ach, ganz einfach, gespart in den letzten 20 Jahren. Alte Leute brauchen nicht viel für sich. Wir haben übrigens noch mehr so Kunde. Na, okay, Wunder, dass unsere Wirtschaft nicht funktioniert. Zeigen Sie mir mal die Belege, bitte. Ah, hier. Jo, das müsste so alles sein, hier. Jo. Hm. Das sind wir. Ja. Das sieht man ja in Chlorsach nur der Anna. Auf den Durchcheck sind 2 verschiedene Schriften. Ei. Und auf ihrem Buchungsbeleg ist nur eine Unterschrift. Die von Ihnen. Ja, gibt's das? Ei, Josmo, das ist ganz einfach. Der Chef ist, wie gesagt, halt nicht da. Und da darf ich das ausnahmsweise mal allein machen. Ja, Sie meinen, es ist möglich. Ob Sie es dürfen, das ist eine andere Sache. Ja, und der Scheck? Das ist so. Die Unterschrift, die ist von der Frau Gehlwein. Also das kann ich Ihnen nur hier auf dem Mikrofilm zeigen. Und alles andere, das habe ich ausgefüllt. Das mache ich schon seit 10 Jahren. Und nicht nur für die Frau Gehlwein. Wir haben viel alte Leute da, wo die Formulare nicht ausfüllen können. Und da helfen wir halt. Obwohl das natürlich nicht so ganz vorschriftsmäßig ist. Ich möchte sowieso mal wissen, was bei euch überhaupt vorschriftsmäßig ist. Ich glaube, ihr braucht doch einen Computer. Ach, wenn wir uns an alle Vorschriften halten würden, da kämen wir bei dem Betrieb hierzu gar nichts mehr. Tja, das ist bei uns auch immer die Entschuldigung für alle Schlamperei. Naja, das ist Ihr Bier, wie Sie dort damit fertig wären. Sie können mir doch sicher beweisen, dass Sie das schon seit 10 Jahren für die Frau Gehlwein machen. Aber sicher! Hunderte von so Schecks kann ich Ihnen zeigen. Alle. Gut, dann lassen wir das. Vielleicht gucke ich mir sie später mal an. So. Jetzt, haben wir ja wenigstens ein Motiv. Das ist ja schon etwas. Jetzt muss ich aber fort. Frau Dingler, ja. Vorläufig vielen Dank für die Information Bitte über schön. Die Chlorspank, wo ich seit langem gesehen habe. Ich muss mir das erst mal in Ruhe überlegen. Und Sie überlegen sich bis morgen, wer vielleicht Kind mitgetan, dass die Frau Gehlwein so viel Geld aus der Bank geschläft hat. Ich melde mich dann wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Ah ja, aber ob ich da noch dahinter komme, wer da alles da war halt morgen. Versuchen Sie es. Ja. Jo, ich noch mal. Gut, dass ich dich noch verwitsche. Ich habe schon gemeint, du wärst in der Kantine. Ich habe schon. Na, was gibt's denn, mein Lieber? Oh, was sind denn das für Tee? Dir scheint's ja gut zu gehen, so aufgekratzt wie du bist. Das hat auch seinen Grund. Durch deine ungeheure Aktivität im Fall Kielwein ist mir vorhin endlich klar geworden, dass ich ja total überflüssig bin. Und jetzt habe ich zum ersten Mal Bock auf die Pension. Heißt das, dass du ab jetzt gar nichts mehr schaffst? Komm, wer nicht so frisch will, noch bin ich ein Chef. Also, was gibt's? Ey, ich habe einen Verdacht, ist aber noch nicht reif. Du könntest mir einen Gefallen tun. Lad doch bitte für morgen früh die Frau Abt und der Herr Ballier, das ist der Hausmeister vom Aldeheim, und Frau Dingler von der Bank in Molst in dein Büro in. Ich glaube, da kriegen wir alles raus. Da man da guckst zu viel Fernsehen. Bisschen Kommissages spielen, hä? Ach, hör auf. Ja, von mir aus kannst du da Schau haben. Sag mal, was hat denn der Hausmeister dort damit zu tun? Morgen, alles morgen früh, mein Lieber. Jetzt mit deinem Auftritt beginne, da draußen huckt halb der Brücke Holzerin. Ja. Frau Abt, Frau Dingler, Herr Ballier, bitte. Nehmen Sie bitte Platz. Guten Tag. Das ist mein Chef, Hauptkommissar Merl, er leitet die Untersuchung. So, lass es sich von mir nicht stehren. Ich höre nur zu und froh, vielleicht ab und zu mal was. Bei uns ist das nämlich anders wie bei Ihnen, Frau Dingler. Wir machen wichtige Sache immer so zwett. Fangen wir gleich bei Ihnen an. Ich erzähle Ihnen jetzt, was ich meine, und Sie hören mal ganz ruhig zu, ne? Sagen Sie mal, was soll denn das eigentlich? Was habe ich denn dort damit zu tun? Der Himmel hat meine Arbeit. Zu Ihnen und Ihrer Arbeit kommen wir noch früh genug. Also, Frau Dingler, ich meine, die Frau Gehlwein war um 8 Uhr bei Ihnen, hatte ein bisschen mit Ihnen gesprochen, hat Ihnen wie immer einen Blankoscheck gegeben und ist wieder gegangen, weil sie nicht so lange vor der Kasse stehen kann. Das ist nicht wahr. Warte Sie doch mal ab. Mit dem Scheck sollte sie wie immer 100 oder 150 Mark abheben und sie der Frau Gehlwein die nächste Tage vorbeibringen. Und weil es nicht eilig war, hat sie den Scheck auf die Seite gelegt. Um 9 hat die Frau Abt die Frau Gehlwein tot aufgefunden. Ja. Und da war sie so wurs, dass er was gemacht hat, was man nicht soll. Ich verstehe nicht, was meinen Sie? Aber jetzt reicht's mir doch. Wie lange wollen Sie mich denn noch veräpple? Bin doch nicht Ihr Hampelmann. Die Frau Abt ist nämlich so sehr auf den guten Ruf von ihrem Haus bedacht, dass sie lieber einen Mord gehabt hätte, als wie das, was tatsächlich passiert ist. Herr Ballier, wissen Sie immer noch nichts? Ich weiß nicht, wovon Sie schwitzen. Sie sind doch unter anderem dazu da, der Leute so kleine Arbeiten in ihre Zimmer zu machen, habe ich gehört. Ja, und? Wenn jemand, der sowas zu machen hat, hingeht und hängt ein 30 Kilo schweres Bild an einem 60 Millimeter Nagel auf und das über einem Tisch, an dem eine Altfrau Zeitung liest, wie würde sie denn das nennen? Da konnte überhaupt nichts passieren. Ich habe ja schließlich das Bild zusätzlich gesichert. Jo, und genau das war der Frau Gehlwein ihr Tod. Sie hat das Bild mit dem unteren Rahmen auf ein Latt gestellt und oben an den Nagel gehängt. Und wie das Gewicht in den Nagel rausgezogen hat, da konnte es nicht an der Wand runterfallen, sondern ist übergekippt und hat die Frau erschlagen. Das kann man, wenn man will, fahrlässige Tötung nennen, Herr Ballier. Und Sie, Frau Abt? Haben Sie gemeint, ich hätte nicht gesehen, dass da noch Staub auf dem Tisch gelegt hat, von dem Gips? Und wie ich das zweite Mal in Ihrem Haus war. Jo, das haben Sie nicht mitgekriegt. Meinen Sie, da hätte ich nicht gemerkt, dass das Bild inzwischen an eine Schraube mit einem Dübel gehängt worden ist? Dass hier all die Bulle immer verbläht halle. Ich wusste ja nicht. Ich habe gemeint. Ja, was geschieht denn nun? Was soll man denn jetzt machen? Aufhören zu jammern. Sie hören das schon noch vom Staatsanwalt, wie es weitergeht. Aber ich kann Sie beruhigen. Wenn man so Sachen zum ersten und voraussichtlich einzigen Mal im Leben macht, da kriegt man ziemlich sicher nur ein paar Monate mit Bewährung. Oh. Frau Dingler, wenn ich Ihnen versichere, dass das auch für Sie gilt, dass ihr also alle drei nicht in der Bullis kommen. Falls ihnen dann leichter, mir alles zu sagen. Na jetzt, Moment. Sag mal, kannst du das auch alles beweisen? So ein Geständnis bei der Polizei, das zählt doch nicht unbedingt später. Jawohl, Chef, beweise kann ich das. Das mit dem Bild ist einwandfrei. Das hat das Labor mir bestätigt. Oh, hast wohl die Nacht durchgeschafft. Bist du aber ehrgeizig. So, Frau Dingler, sind wir soweit? Sie brauchen jetzt nicht zu heulen. Ich habe auch noch was Schönes für Sie. Ach, wenn ich das doch nur gewusst hätte. Ich habe doch gemeint. Ja, jo, kenner weiß nie etwas. Und all haben sie immer gemeint. Sie wollte sagen, wenn sie gewusst hätte, dass die Frau Gehlwein gar nicht ermordet worden ist, und wenn ihr Chef da gewesen wäre, und wenn ihr schon einen Computer hätte auf eurer Bank. Wenn mir einen Computer hätte, dann hätte ich das doch gar nicht gemacht. Vielleicht können mir endlich mal gesagt, was sie eigentlich gemacht haben. Also, wie die Frau Dingler gehört hat, dass die Frau Gehlwein angeblich ermordet worden ist, da hat leider der leere Scheck noch da gelegt. Und da ist es übergekommen, gell? Das war einfach, wie wenn das ein anderer machen wird, gar nicht ich. Ich habe nur noch den Scheck gesehen und dass das viele Geld vielleicht die Kirsch kriegt, wo ich mir doch so viel Arbeit mit der Frau gemacht habe. Und ich hätte es doch gern für sie gemacht. Ja, das ist zwar kein Grund für einen Betrug, aber der Richter wird das schon ein bisschen milder stimmen. Aber was hat das jetzt mit dem Computer zu tun, der auf der Bank fehlt? Ja, die Altbuchungsmaschine, wo die da haben, die gibt nur das Datum von alle Buchungen an. Der Computer aber, der sagt auf die Minute genau, wann was gemacht worden ist. Da hätte ich ja gleich gesehen, dass die Frau Gehlwein das schöne viele Geld nur ihrem Tod abgehoben haben soll. Ja, und wie hast du das so rausgekriegt? Es war nicht leicht. Ich habe mal ein bisschen zwei Leute suchen, die genau wissen, dass sie um 10:30 auf der Bank waren. Und ich habe sie gefunden. Die Frau Scherer und der Herr Baum, gell? Stimmt genau, Frau Dingler. Für die zwei haben sie jeweils eine Inzahlung gebucht. Ein vor und ein nach ihrer Transaktion. Wie haben sie dann das nur so schnell rausgekriegt? Gestern oben zusammen mit ihrem Chef. Der lässt übrigens sagen, sie bräuchte die nächste Zeit nicht zu kommen. Aber das macht ihnen ja sicher nichts aus, wo sie jetzt so viel Geld haben. Machen Sie sich doch bitte nicht über mich lustig. Ich muss das Geld doch zurückgeben. Es sieht nicht so aus. Sie haben ein saumäßiges Glück gehabt. Die ganze Sache war nämlich nicht nötig. Das Geld hat Ihnen zu dem Zeitpunkt schon gehört. Was? Sie wollen doch nicht sagen, doch, dass... Doch, die Frau Gehlwein hat Ihnen alles vermacht, weil sie der einzige Mensch war, der sich um Sie gekümmert hat. So steht es in dem Testament, wo ich bei der Wäsche gefunden habe. Nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, bin ich ein Dussel. Da sage ich nichts dazu. Auf jeden Fall kriegt man unter den Umständen für ein versuchter Betrug sozusagen am untauglichen Objekt höchstens ein Jahr auf Bewährung. Sie können das Geld also in Ruhe genießen. So. Jetzt dürfen Sie alle wieder gehen. Ja. Also, wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Unter den Umständen. Käfer, Samu. Ja, du bist ja besser, wie ich in meiner Beurteilung geschrieben habe. Also, nur eins stört mich an der Sache. Im Morddezernat, da bist du nicht an der richtigen Stelle. Wie Menschen das? Naja, statt einem Mord, da hast du jetzt eine Fahrlässigkeit im Beruf, ein Versuch die Vereitelung von einer Strafverfolgung und ein Versuch der Betrug aufgedeckt. Und in der Bullis hast du gar niemanden gebrungen. Da bin ich aber froh drüber. Aber du siehst... Ich brauche Posten mit übergreifender Aufgabe bei meiner Qualität. Ja, vielleicht Präsident. Wie wär's denn damit? Bitte. Moin. Moin, mein Lieber. Na, alles klar? keine Antwort ist auch eine Antwort. Sag mal, was ist denn dir für Laus über die Leber gelaufen, dass du so grätzig bist? Hä? Oder soll ich sagen, verknatscht? Soll ich mal raten? Würde ich einmal die Fußballergebnisse richtig entziffert haben, da hat dein Edelclub mal wieder fürchterlich eins über die Dates geredet, gell? Ach, ich habe dir ja schon oft genug gesagt, du sollst dir endlich ein ordentlicher, mittelmäßiger Club suchen wie Auerschmacher oder Duttweiler, wo ein Fan ein ruhiges Leben hat. Aber doch nicht der FC Saarbrücke, wo ihm aus einer Verzweiflung in die andere stürzt. Du musst der Dummbrutschen ist Hallewitsch, wenn wir suchen, Helvedetsch, du wärst denn da damit? Vielleicht, wenn ich wüsste, was du suchst. Die Kassette mit dem Gespräch mit den Leuten vom Arbeitsamt. Ach, so ist das. Das spukt dir immer noch im Kopf rum. Herr Käfer, der Fall ist doch erledigt. Aus, Fini. Oder glaubst du mal wieder nicht, was du mit deinen eigenen Augen gesehen hast? Ich glaub zumindest eins, nämlich, dass da noch mehr dahinter steckt. Ich weiß ja bis jetzt noch nicht einmal, ob der Friesen abgestürzt ist, bevor oder nachdem er am Arbeitsamt war. Das wirst du wohl auch nie rauskriegen. Die Leute vom Arbeitsamt haben schließlich selbst gesagt, dass das Finster, unter dem der arme Kerl gefunden worden ist, nicht verrieselt war. Der Kind also ingedrungen sind, ohne etwas zu beschädigen. Aber die Tatsache, dass die dort nichts vermissen und dass der Friesen auch nichts bei sich gehabt hat, was aus dem Arbeitsamt Sinn kennt, spricht wohl dafür, dass er abgestürzt ist, bevor er in Steil kommt. Ja, aber der Zettel mit der komischen Nummer. Mensch, Käfer, mach dich doch nicht verrückt. Wie viel Leute haben dann Zettel mit Nummern bei sich, wo nicht draufsteht, was für Sort von Nummer das ist? Also ich wette, wenn ich dir jetzt die Säcke leer mache, kommt bestimmt auch so etwas zum Vorschein. Ach, deine Logik ist nicht mal scheißegal. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass jemand nur so aus Jux das Baugerüst am Arbeitsamt bis ins vierte Stockwerk hochkrabbelt. Kannst du dir einfach erzählen, wo die Buchs mit der Beiß dann zumacht. Und jetzt will ich endlich die Kassette hören. Also du bist doch der sturste Holzkopf, wo mir je unerkommen ist. Als ob mir montags morgens nichts anderes zu tun hätte, als uns mit deine Fetz vom Wochenende auseinanderzusetzen. Alle, bevor du mich erschlagst, hol deinen Rekorder. Die Kassette leist schon die ganze Zeit auf den Tisch. So, Herr Walle, schon hier Kassettenrekorder laufen, weil ich die nächste Zeit nicht dazu komme, mir Notizen zu machen. Ich hoffe, ist ja nichts dagegen. Wenn doch, dann schalte ich es aber auch wieder aus. Ach, froh, wenn das Ihnen die Arbeit erleichtert. Mir benutze die Dinger ja auch im Außendienst. Danke. Hier sagen Sie mir mal, was mich über Brennen interessiert. Wenn wir davon ausgehen, dass der Tote von dem Gerücht gefallen ist, als er bei Ihnen ins Büro insteigen wollte oder nachdem er eingestiegen war, was anderes ist von der Lage der Leiche her kaum anzunehmen, was könnte der dann ums Himmelswille hier gesucht haben? Was der Friesen hier gesucht hat? Ja, keine Ahnung. Wie, Sie kennen den Mann? Ja, erstens hat er 3 Monate als Aushilfe hier geschafft und außerdem ist er seitdem seit circa 2 Monaten bei mir arbeitslos gemeldet. Wenn ich das richtig gesehen habe an Ihrem Türschild, dann betreue Sie arbeitslose Kaufleute. Was war denn der Herr Friesen? Der war Industriekaufmann bei Arbeit Saarstahl. Da haben sie nicht gut mitgespielt, man muss schon sagen. Er war dort 15 Jahre im Einkauf tätig und dann haben sie ihn aus Rationalisierungsgründen entlassen, wie das leider heute so ist. Ja, und dann war er bei mir gemeldet, bis das Arbeitsamt ihn vorübergehend eingestellt hat. Und jetzt ist er wieder arbeitslos. Konnt ihr denn mal nicht fest instellen? Das Arbeitsamt sollte man wenn es doch eine soziale Behörde. Ja, wenn's Geld fehlt, dann nützt die Sozialentstellung nichts. Aber zu Ihrer Frage. Also ich weiß wirklich nicht, was der Friesen hier gewollt hat. Vor allem, was er sich nicht schon hätte besorgen können, als er noch hier geschafft hat. Da haben Sie recht. Das kompliziert die Sache noch mehr. Aber vielleicht ist er auch erst später auf irgendeine Idee gekommen, wer weiß. Was haben Sie dann in denn viele Schränke hier alles drin? Also doch, habe ich nur Akte von der Arbeitslose, die ich laufend betreue. Ja, und in dem Raum daneben dran, da hätte auch jemand durch die Verbindungstür hier drin gekonnt. Die ist nie abgeschlossen. Dort sind dann die Akte von alle Arbeitslosen aus Saarbrücke von der letzten 5 Jahren. Das ist ja alles unwahrscheinlich aufschlussreich. Mal vor mit der Ochs vom Berg. Sagen Sie mal, deine Zettel da habe ich bei dem Tode gefunden. Steht nur eine Nummer drauf. Können Sie was damit anfangen? 0 12 666. Das sagt mir nicht viel. Aber wir können ja mal meine Kollegin fragen. Ja, dann nehme ich dran. Dann nehme ich das Gerät mit, ja. Guten Morgen, Herr Heger. Ja, guten Morgen. Darf ich bekannt machen, das ist die Frau Echternach und die verwaltet die Akten hier, nicht? Und das ist der Kommissar Käfer von der Kripo. Angenehm. Ja, das ist das? Erfolg. Ja, ich habe Ihr Kollege schon gefragt, der konnte mir nicht helfen, vielleicht können Sie es. Die Nummer, do, habe ich bei dem Tode gefunden. Ja, so eine Nummer haben wir zwar mal gehabt mit einer Null vorne dran, aber das ist leider schon lange her. Heute sind die Nummern von unserer Arbeitslose viel höher. Aber Moment, lass mich mal gucken. Wie ist 012 666? Ja. Moment. Ja, die Nummer haben wir tatsächlich schon mal gehabt. Bitte. Was? Mhm. Sagen Sie nur ja und? Was ist damit? Tja, ob Sie da was damit anfangen können. Also es war vor 4 Jahren die Arbeitslosennummer von einem Holger Wieland, der sich bei uns abgemeldet hat, wie er Arbeit gekriegt hat. In Essen war das. Naja, dann ist das ja wohl nix. Ich werde der Sache natürlich nachgehen, aber wo soll dort der Zusammenhang sein? Da will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Bitte schön. Ach, sagen Sie mal, was haben wir denn hier in dem Panzerschrank noch für geheime Sache? Na, so geheim kann es ja gar nicht sein. Ist ja gar nicht abgesperrt. Ja, das sind Akte von anderen Abteilungen, die haben dort keinen Platz mehr gehabt. Ja, vielleicht ist das der Schlüssel. Ach, ich weiß nicht. Mach sich doch nur mal keine Hoffnungen. Das sind bloß Unterlagen von Firmen, an die das Arbeitsamt Geld bezahlt. Zum Beispiel für diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder für Kurzarbeitergeld. Verstehen Sie? Ja, klar. Was kann man dann damit anfangen? Also, ich wüsste nicht was. Das ist doch nur Makulatur, totes Papier, Schriftverkehr und so. Bargeld gibt's bei uns doch schon lange nicht mehr. Wir können ja immer alle Illusionen rauben. Tja. Alter, auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Bemühungen nochmal. Ach, wenn's nichts gebrungen hat. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. So. Bist du jetzt schlauer? Hm? Sag mal, hast du eigentlich die Sache überprüft mit dem Mann, der die Nummer damals gehabt hat? Ja, natürlich, war aber null. Keine polizeidienlichen Erkenntnisse, wie das so schön heißt. Aber was anderes habe ich überprüft, muss ich dir noch beichten. Ach, was hast du dann schon wieder angestellt? Ach, halt so wild. Ich war bloß interessehalber mal bei Arbeit Saarstahl und habe mit dem Mann gesprochen, mit dem der Friesen früher zusammen geschafft hat. Und bloß ich doch. Spinnst du? Du machst ja nur noch Sache, Vokabele. Ey, was hast denn du für eine Veranlassung, deinen Mann zu verheeren? Gar keinen. Ich habe ihn auch gar nicht verheert. Ich habe nur ein bisschen mit ihm gesprochen. Ja und? Ich muss alles sehen, wie der Herr Otto Thomas die Farbe gewechselt hat, wie er gehört hat, dass der Friesen verunglückt ist. Die Zigarette hat er mir sie hinlesen, so hat ihm die Finger gezittert. Aha. Und was schließt mein Psychologe Käfer dort raus? Ja, mindestens mal eins, dass der Mann nicht sauber ist. Und ich garantiere dir, wenn ich dem sein Büro oder Wohnung mal dürft auf den Kopf stelle. Und ich garantiere dir, wenn du das machst ohne Haussuchungsbefehl, dann bin ich mir nicht so schad, dir noch vor meiner Pensionierung ein Disziplinarverfahren an den Hals zu hängen. Hast du mich verstanden? Jawohl, Herr Hauptkommissar. Schwitz geht dumm Zeich. Jetzt hör mal zu. Ich mach dir einen Vorschlag. Steht kein Zweifel, dass der Friesen immer Unglück zum Opfer gefallen ist. Für die Mordkommission ist die Sache also so und so erledigt. Du kannst aber, wo du ja offenbar so viel Zeit hast, von mir aus dich noch ein bisschen umgucken. Und wenn du einen Verdacht hast, dass der Friesen und der Thomas vielleicht irgendwas haben wollen drehen, und wenn du so einen Verdacht vielleicht auch noch ein bisschen beweisen kannst, dann darfst du den Fall abgehen an die zuständige Abteilung. Aber selber was unternehmen tust du im Fall Friesen nimmer. Wie ich bei der Kripo eingestellt worden bin, hat mir keiner gesagt, dass es, denke ich, verbot ist. Aber wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Ich gehe da schon noch raus, was da gelacht ist. Das klar, ja. Kaffee. Ja, danke. Ach, der wird immer dünner und teurer. So, wo gucken wir uns dann halt wieder hin? Ach, da ist ja das Elli vom Betrugsdezernat. Prima. Tag, Frau Kollegin. Darf ich? Mm. Sie immer, Herr Käfer. Na, wie geht's dann so? Oh, außer dass ich mit meinem Alte gerade Genießgrad habe, ganz gut. Mhm. Ach, der wird immer ekliger. Ich glaube, wenn ich dem nicht vor seinem 65. noch mindestens Massenmörder ans Messer liefere, dann geht er mir nie in Pension. Ja, meiner ist genauso. Der meint auch, wir müssten am laufenden Band Millionenbetrüger nieder machen, so in der Größenordnung von dem Metro-Ding oder so ähnlich. Ja, und dabei finde ich, sind die kleinen Sachen oft interessanter, verwickelter, undurchschaubarer. Das reizt mich. Mhm. Aber das Hauptproblem bei meinem Vater Merl ist, dass der noch nicht gemerkt hat, wie die Zeiten sich geändert haben. Und dass die große und die kleine Verbrecherheit immer weniger mit Messer und Pistole, aber immer mehr mit Schreckkräfte und illegale Transaktionen gemacht werden. Na, da haben Sie recht. Sagen Sie mal, Frau Groß. Hm? Ich frage schon laufend alle Leute, ob sie was mit der Nummer anfangen können. Der Versuch ist bei Ihnen einmal. Sieht aus wie Kontonummer. Geschäftskonto fangen manchmal mit 3-0 an. Mhm. Und für was hat das einen Nährwert? Och, eigentlich nur als Orientierungshilfe für die Bankleit, damit die das sofort erkenne, dass es nicht ein normales Gehalt oder ein Sparkonto ist. Was ist denn dort damit? Oh, das ist eine längere Geschichte, die kann ich Ihnen jetzt gar nicht erzählen. Ich darf heute nicht so lange in der Kantine bleiben, sonst schaut mir der Merl an der Gong so grimmelwidig, wie der heute ist. Na jetzt aber. Sie machen ja gerade, als wäre der gute Merl der reinste Kribbelbisser. So schlimm ist er doch gar nicht. Nee, ach doch, Hansen, boah, das gibt Schlimmere. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich komme ja noch hier mal in Ihr Büro und dann versuche ich Ihnen zu verklickern, was mein unbedarfter Verstand mir so ingibt. Aha. Könnten Sie mir bis dahin eine Gefalle tun? Ach, für Sie mache ich doch alles. Au, ich warne Sie, nicht, dass ich auf den nächsten Betriebsausflug dort drauf zurückkomme. Wenn Sie so lange warten, ist es bestimmt zu spät. Mhm. Aber was haben Sie dann auf dem Herzen? Wissen Sie, es ist wahrscheinlich wieder nicht ganz vorschriftsmäßig, was ich vorhabe. Aha. Aber ich habe gedacht, ihr vom Betrugsdezernat, ihr kennt euch ja da ein bisschen aus. Und kenne vielleicht auch ein paar Leute bei der Banke. Gehen Sie mal den Zettel schon her, Sie Gangster. Mal sehen, ob ich das nicht rauskriegen kann, wem sein Konto das da ist. Und auf was für eine Bank. Ach, Sie sind ein Schatz. Also, bis gleich. Käfer? Ja, hier Groß. Ja. Sagen Sie mal, das mit Ihrer Nummer, das ist ja ein tolles Stück. Was meinen Sie dann, was da passiert ist? Keine Ahnung, aber Sie sagen es sicher gleich. Ich bin nämlich wieder blitz bei Ihnen. Hoppla, also. Müssen Sie nicht aufpassen. Aber der unterste war meiner. Herein. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie ihr Flitzebohrer, was hier noch rauskommt. Langsam mit der alte Pferd. Erst erzähle Sie mir mal, wie Sie an die Nummer kommen. Ach, sind Sie aber gemein. Na gut, das war so. Der Zettel war im Juppesack von einem Mann, der wo von dem Baugerüst gefallen ist, dass er ewige Zeit am Arbeitsamt steht. Und wir wissen nicht, ob er die Nummer in dem Amt irgendwo rausgeschrieben hat. Und wenn, wofür? Das ist die ganze Geschichte. Da gucken wir mal einer an. Also dort kann man sowas finden. Ja. Auf die Idee bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Jetzt verstehe ich das erst. Ja, das finde ich ja gut, dass Sie das verstehen. Aber ich verstehe bis jetzt nur Bahnhof. Klären Sie mich doch mal auf. Ah, jetzt hören Sie mal zu. Die Nummer hat jemand gebraucht, um ein schöner, fingierter Brief zu schreiben. Aha. Das ist nämlich eine von vielen Kontonummern von der Barbara Hitt. Oh nee. Das habe ich zum Glück schon bei meinem dritten Anruf rausgekriegt. Und zwar die, wo das Arbeitsamt von Nürnberg aus jeden Monat das Kurzarbeitergeld für Arbeit hinüberweist. Sagen Sie nur. Und doch hat also jemand an die Bank geschrieben, sie möchte doch bitte, wenn das nächste Mal Geld vom Stingel käme, gleich 2,2 Millionen abzweichen und sofort auf das Konto von der Firma Commerce d'Acier, also Stahlhandel, bei der Banque Nationale de Paris in Luxemburg überweisen. So einfach ist das. Ja, wie, und die Idioten haben das gemacht? Ja, Moment, das habe ich sie erst auch gedenkt, die Idioten. Aber jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie wäre selbst der Sachbearbeiter bei der Bank. Und Sie, Grete, so schrieb, wo alles stimmt, einschließlich der Unterschriften von zwei Prokuristen. Da hätte sie das Geld doch wahrscheinlich auch überwiesen, ne? Ja, schon möglich. Man soll sich doch nicht überschätzen. So, und jetzt haben wir also endlich den Fall, wie mein Chef sich immer wünscht. Fast so saftig wie die Metro-Sache, wo Sie vorhin gesagt haben. Aber sagen. Das Ähnliche, was wir noch nicht wissen, Wie sind die an die Unterschrift rangekommen? Herr, so kann ich Ihnen vielleicht schnell weiterhelfen. Sagen Sie nur. Nachdem sich jetzt mal instinktiver Verdacht bestätigt hat. Ja. Das mit der Unterschrift, das hat der wahrscheinlich genauso gemacht wie der bei der Metro. In einem begünstigten Augenblick hat der die seine Chefs abgeluchst. Ich kann Ihnen aber ziemlich sicher sagen, wer denn eine Kuh gelandet hat. Oder wissen wir das schon? Nee, nee. Wie ist dann die Sache überhaupt weitergegangen? Ach so, ja, den Schluss kennen Sie ja noch gar nicht. Nee. Also, die Bank hat das Geld ordnungsgemäß überwiesen. Darf ich Sie noch mal unterbrechen? Mir fehlt da noch ein bisschen der Durchblick. Ich habe gemeint, das Kurzarbeitergeld wäre für die Arbeiter von der Hütte. Wieso kriegt denn das der Konzern? Ach nee, die Firma zahle ja ihre Arbeitnehmer zuerst den vollen Lohn aus. Ach so. Und stelle dann die Differenz von der Zeit, wo nicht voll geschafft worden ist, dem Stingel in Rechnung. Verstehen Sie das? Ach so, na ja, na, das ist ja gut. Ich habe schon gedacht, da hätte wieder die kleine Leid unter dem Verbrechen zu leiden. Ja, und weiter? Ja, die haben also das Geld überwies. Und eine Stunde später hat einer von den zwei sogenannten Geschäftsführer von der Scheinfirma Commerce Darcy abgehoben und ist seitdem natürlich wie vom Erdboden verschluckt. Ja, ja. Was ich aber genauso gemacht hätte. Luxemburg ist dafür ja prima geeignet. Da geht ja alle naslange Maschinen, wohin du willst. Nach Rio, Bangkok, Sydney. Nicht wie auf unserem migrischen Flughafen. Ich stelle fest, Frau Kollegin, dass Sie über ein bedenkliches Potenzial an verbrecherischem Genie verfügen. Da könnte mir zweifelsohne fast die Hand gehen. Tja, wer das nicht selber hat, kann kein Verbrecher fangen. So, und wie heißt dann der gute Mann? Och, wie sich das gehört. Ganz pompös. Heinz Otto Thomas Weyrich. Klasse, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nur dem brauchen wir aber nicht lang zu suchen. Wieso? Suche lieber nur einen Mann mit einem schlichteren Namen. Wenn Sie nämlich den Heinz vorne und den Weyrich hinne weglasse, dann heißt er Otto Thomas. Und der hat vor kurzem noch bei Saar Stahl geschafft. Ach, das ist im Einkauf. Und ich wette, der ist seit einiger Zeit krank gemeldet. Und der zweite Geschäftsführer, wissen Sie auch, wie der heißt? Jo, Karl Friesenberger. Aber der ist nie in Erscheinung gedreht. Das konnte auch nicht gut, der Arme. Der war nämlich zu dem Zeitpunkt schon tot. Das war mein Fall vom Arbeitsamt. Und in Wirklichkeit hieß der Mann Karl Friesen. Ach, der einfachste und genialste Trick, sich in ein anderer Mensch zu verwandeln. Wenn man auf dem Pass noch ein bisschen Platz hat, vor oder nach dem richtigen Namen, dann schreibt man mit der entsprechenden Schreibmaschine was dazu und die Birne ist geschält. Mhm. Braucht man überhaupt keine fiesen Patente zu machen mit Radierer oder so. Aber wieso haben Sie dann gewusst? Dass die zwei was miteinander zu tun haben, ganz einfach. Beim Arbeitsamt habe ich erfahren, dass der Friesen früher auf der Hütte geschafft hat. Und zwar mit dem Thomas zusammen. Und wie ich den Thomas besucht habe, hat der sich so komisch verhalten. Ja, wieso komisch? Ja, das habe ich bisher noch keinem erzählt. Meinem Chef im Merl wollte ich zwar sagen, aber der hat mich gleich so zur Sau gemacht. Für was dann das? Ja, weil ich einem unbescholtenen Ehremann rein routinemäßig ein paar Fragen gestellt habe. Und wie ich dem Thomas gesagt habe, dass der Friesen, sein früherer Kollege, verunglückt ist, da hat er es denn zuerst gar nicht gerührt. Da war mir ja klar, dass der das schon gewusst hat. Mhm. Aber wie ich ihm gesagt habe, dass der Friesen tot ist, da hat er die Farbe gewechselt wie ein Chamäleon und hat angefangen zu zittern wie Esblaub. Und da hat Ihr Instinkt zugeschlagen und Sie haben gewusst, dass da was faul ist. Ja. Ja, wenn Sie doch dann wenigstens gleich zu mir kommen wären mit dem Zettel, da hätte mir doch deine Kuh verhindern können. Naja, egal, der Mann ist halt in Rio oder sonst wo, wo sie es mit so einem Haufen Geld gut leben lässt. Die Hauptsache, der Fall ist so gut wie gelöst. Der Rest muss jetzt Interpol machen. Naja, dann gehe ich mal zum Fernschreiber und gehe in die Meldung raus. Gesucht wird Otto Thomas alias Heinz Otto Thomas Weyrich wegen Betrugs. Und Mordverdacht, können Sie noch dazu schreiben. Was? Wieso ein Mordverdacht? Ist Ihnen nichts aufgefallen? Ich werde dem Thomas zwar nie einen Mord nachweisen können, wenn er es nicht selber gesteht, aber eins ist doch gewiss. Tote schreibe keine Briefe an Banken und eine Zettel mit der Nummer habe ich halt nun mal bei mir Tote gefunden. Jo, sicher. Was schließen Sie da draus? Dass der Thomas mit von der Partie war. Gucken Sie mal. Der hat auf der Hütte geschafft, aber keine Möglichkeit gehabt, an die Kontonummer ranzukommen, ohne Verdacht zu erregen. Der Friesen hat kurze Zeit beim Arbeitsamt geschafft. Das wusste ich ja gar nicht. Nee, habe ich Ihnen das nicht erzählt? Nee. Entschuldigung. Jo, da muss man doch annehmen, dass die zusammen beim Arbeitsamt ingestiegen sind. Und der Ganove traut ja sowieso einer dem anderen nicht. Und wie der Friesen abgestürzt war, wie und wieso, weiß man nicht, da ist der Thomas so wurres war, dass er abgehauen ist, obwohl der andere offensichtlich noch gelebt hat. Ja, so wurres war er aber nicht, dass er nicht die Nummer behalten hat, um deine Kuh allein zu landen. Ne? Nee, das nicht, aber kropfscheu genug, um dem Friesen deine Zettel nicht aus dem Juppe zu ziehen. Egal, das war auf jeden Fall unterlassene Hilfeleistung. Das mal sicher. Und bei Beträge ab einer Million aufwärts, dort tendiere ich auch eher zu Mord. Sie hörten das Kriminalhörspiel »Käfer glaubt mal wieder nix« von Axel Herzog. Die Sprecher und ihre Rollen waren Günther Stutz, Hauptkommissar Merl, Bernd Stenger, Kommissar Käfer, Marianne Weber-Riedl, Frau Groß, Peter Maronde, Herr Walle, Gerti Weißenbach, Frau Echternach, Regie Brigitte Driander. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie an den kommenden Samstagen zur gleichen Zeit weitere Folgen aus der Kommissar-Käfer-Reihe hören können.